Ja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann können wir doch reingucken. Ist doch kein Problem. Du machst doch nichts Illegales. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist innere Sicherheit und WhatsApp. Die Bundestagswahl rückt näher und die Parteien in Deutschland wollen sich nun auch verstärkt zum Thema Sicherheit positionieren. Der Spiegel hat die gesammelten Positionen aufgezählt. So fordern zum Beispiel CDU und CSU Ergebnisse von DNA-Analysen künftig auch auf die Feststellung des Alters, der Hautfarbe, der Augenfarbe und der Herkunft erweitern zu dürfen. Die CSU fordert zudem noch, Kinder im islamistischen Umfeld vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Minderjährige haben schon schwere Gewalttaten begangen, da muss der Staat konsequent werden, forderte Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann. Fernerhin fordern die CDU, CSU auch die bekannte Vorratsdatenspeicherung und schnellere Ausweisung für ausländische Straftäter. Auch die SPD versucht sich nun stärker im Bereich Sicherheitspolitik zu positionieren. Damit will sie wohl anknüpfen, auch an die harte Linie von Otto Schily unter der rot-grünen Regierung, unter dem Bundeskanzler Schröder. Sigmar Gabriel gibt dann auch zum Besten, was er mitunter auch für Sicherheitspolitik fordert. Er verlangt eine Überwachung sogenannter Gefährder per elektronischer Fußfessel, eine Ausweitung von Videoüberwachung unter bestimmten Voraussetzungen und zur Verfolgung von ausländischen Terrorverdächtigen sollen auch die Möglichkeiten einer Abschiebung erweitert werden. Hier muss man aber auch bedenken, dass es innerparteilich auch nicht eine klare Linie gibt, denn die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, spricht sich dagegen aus, dass die SPD so eine Art Law-and-Order-Partei wird. Auch die Grünen verschärfen ihren Kurs etwas und sprechen von einer sogenannten effektiven Sicherheitspolitik. Ihre Positionen lauten wie folgt. Gefährder sollen lückenlos überwacht, ausländische Straftäter schneller rückgeführt, Asylbewerber mit unklarer Identität nachträglich überprüft werden. Sie bestehen aber auch weiterhin auf mehr und besser ausgebildete Polizisten. Die Vorratsdatenspeicherung lehnen sie allerdings ab. Bei der Partei Die Linke versuchte Sarah Wagenknecht als Parteivorsitzende, sich auf etwas stringentere Maßnahmen im Bereich der Sicherheitspolitik zu einigen innerparteilich, was jedoch nicht gelang. Das, was blieb, ist nur ein Konsens innerparteilich, dass man sich nur dafür einsetzen will, die öffentlichen Mittel grundsätzlich aufzustocken, so auch für die Sicherheitsbehörden. Über diesen eigentlich sehr grundlegenden Konsens konnte sich die Linke auch ferner nur darauf einigen, dass man langfristig die Geheimdienste inklusive Verfassungsschutz abschaffen will. So die Information, die bei Spiegel einlesbar ist. Und zu guter Letzt die FDP. Laut Spiegel lehnen die Liberalen jede anlasslose Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten ab und fordern noch immer die Struktur der deutschen Sicherheitsdienste zu straffen. Zum Thema Schleierfahndung positioniert sich die FDP folgendermaßen. Sie ist auf jeden Fall dagegen. In NRW ließe sich aber auf einen Kompromiss ein, die sogenannte strategische Fahndung. Diese erlaubt verdachtsunabhängige Kontrollen, jedoch nur, wenn ein Anlass gegeben ist. So viel zur Positionierung der deutschen Parteien zum Thema Sicherheit. Einiges sollte dann doch konkretisiert werden im Rahmen der Konferenz der Innenminister. Hierbei traf sich dann Bundesinnenminister de Maizière mit seinen Amtskollegen der 16 Bundesländer. Zwei Schwerpunkte dieser Konferenz waren zum einen die Schleierfahndung, auf die man sich bundesweit einigen sollte, dass sie dann die Regel sein sollte. Zum anderen auch die stärkere Überwachung und Kontrolle der Messenger-Dienstleister. Wir haben die Schleierfahndung ja ganz kurz bei der FDP erwähnt. Gustavo, magst du ganz kurz zusammenfassen, was das genau bedeutet? Eine Schleierfahndung ist eine Fahndung, die von bestimmten Sicherheitsbehörden wie Polizei oder Zoll durchgeführt werden darf, ohne expliziten Verdachtsmoment und auch ohne einen expliziten Kontext. Das heißt, jeder kann im Rahmen einer Schleierfahndung von einer entsprechenden Sicherheitsbehörde überprüft werden. Nach persönlichen Daten, nach Identität und zwecks Befragung zu verschiedenen Anlässen oder auch Tätigkeiten. Die Schleierfahndung an sich untersteht dann auch den Ländern, weil die Polizeibehörden mit wenigen Ausnahmen den Ländern unterstehen. Das bedeutet, dass man in dieser Konferenz versucht hat, sich auf eine gemeinsame Linie aller Bundesländer in Bezug auf diese Fahndungsart zu einigen. Was jedoch scheiterte, weil einige Länder sich dagegen stellten. Darunter auch Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin, Länder, in denen es eine solche Fahndungsart nicht gibt oder zumindest nicht rechtlich geregelt ist. Was hingegen beschlossen wurde, war die Überwachung von Messenger-Dienstleistern wie zum Beispiel WhatsApp. Denn Telefon- und SMS-Überwachung gibt es ja schon länger und es war die Meinung, dass WhatsApp demnach hinzugefügt werden sollte. WhatsApp schließt jedoch jede Zusammenarbeit mit deutschen Behörden aus. Eine Sprecherin sagte der Welt am Sonntag, dass die Verschlüsselung bei den WhatsApp-Nachrichten zwischen den jeweiligen Personen stattfindet und man da kaum von außen zugreifen kann. Es ist tatsächlich so, dass die technische Umsetzung der Überwachung eines Messenger-Dienstleisters wie WhatsApp relativ kompliziert ist im Vergleich zur Überwachung anderer Telekommunikationssysteme. Es würde dann voraussetzen, dass tatsächlich eine Behörde einen Trojaner einschleusen müsste in das entsprechende Netz. Was aber auch ein interessantes Detail ist, ist, dass Bundesjustizminister Maas beanstandet, dass momentan in Deutschland, im deutschen Rechtssystem, etwa 2000 Richter und Staatsanwälte einfach fehlen. Das heißt also, dass unsere Justiz personell nicht so ausgestattet ist, um tatsächlich noch mehr Fälle aufnehmen zu können. Das heißt, egal wie viel wir überwachen werden oder sonst irgendwas, dass der Flaschenhals momentan tatsächlich beim Justizsystem ist. Das heißt, unabhängig davon, wie viele Verdächtige festgehalten werden oder beobachtet werden, um diese zu verurteilen oder überhaupt, dass es zu einer Verhandlung kommt, fehlt das mögliche Personal. Heiko Maas gibt die Schuld den jeweiligen Bundesländern. Er ist der Meinung, dass man den Rechtsstaat auf keinen Fall kaputt sparen darf. Gustavo, wie siehst du das? Ich meine, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, was Maas da anspricht. Es ist interessant, dass es zum einen von Ihnen kommt. Es ist aber ein Punkt, der wirklich in Betracht genommen werden muss. Warum? Wir werden sicherlich dann auch mit einer strengen Überwachung und mit den Fällen nicht klarkommen im Justizsystem. Das heißt, es geht zulasten der Allgemeinheit. Viele Richter werden sich dann mit solchen Fällen beschäftigen müssen, wenn das Personal nicht aufgestockt sind, die im Justizsystem im Allgemeinen fehlen werden. Das heißt, wir alle als Allgemeinheit werden darunter leiden, wenn es keine Personalaufstockung gibt. Das heißt, wir brauchen tatsächlich nicht nur mehr Polizisten und Sicherheitskräfte, sondern wir brauchen auch Menschen, die sich dieser Fälle auch auf der Justizebene annehmen. Absolut richtig. Man kann nicht nur die Polizeibehörden aufstocken oder Sicherheitsbehörden im Allgemeinen und nicht zeitgleich dafür sorgen, dass das Rechtssystem die Kapazitäten ebenfalls besitzt, um diesen Zuschlag an Fällen tatsächlich bearbeiten zu können. Das heißt, du glaubst, es werden mehr Fälle kommen, wenn wir jetzt anfangen, WhatsApp zu überwachen? Es ist durchaus damit zu rechnen. Und das bezieht sich nicht nur jetzt auf Messenger-Dienstleister. Ich denke, dass im Allgemeinen durch die Aufstockung von Sicherheitspersonal, unabhängig davon, ob eine Schuld vorliegt oder nicht, sicherlich mehr Fälle behandelt werden müssen. Und glaubst du denn, dass es sinnvoll ist, diese WhatsApp-Überwachung? Werden da wirklich mehr Verdächtige geschnappt oder ist das einfach nur so eine, wie soll ich sagen, eine Fake-Sicherheit? So im Sinne von, wir haben das Gefühl von Sicherheit, dadurch, dass quasi alles überwacht wird, aber in Wirklichkeit passiert ja nicht viel. Es ist wirklich nur dieses, der englische Begriff Security Theater. Ganz schwer zu beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ist, wie bei den Bundesministern, wie die Bundesminister es tatsächlich sagen, dass da so eine Art Ausweichsraum entstanden ist in telekommunikativen Systemen derjenigen, die kriminell agieren oder die Sicherheit des Landes gefährden, weil einfach der Rest der Telekommunikation stärker überwacht wird. Ich glaube aber nicht, dass man das Hauptproblem der inneren Sicherheit und des Terrorismus mit WhatsApp trockenlegen wird. Das glaube ich genauso wenig. Aber ich finde auch die Argumentation immer so interessant. Also so ziemlich jedes totalitäre System hat ja immer diesen Spruch, wenn jedes totalitäre System oder jeder Polizeistaat oder wie man es sonst kennt, hat immer diesen Spruch, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann können wir doch reingucken. Ist doch kein Problem. Du machst doch nichts Illegales. Ja, das ist ein ganz gefährlicher Argumentationsstrang, denn das kann auch dazu führen, dass man überhaupt keine Grenzen mehr setzt. Das heißt, jemand, der per se nichts zu verbergen hat, wird dann zur Person, zur öffentlichen Disposition. Das heißt, wo wird dann die Grenze gesetzt? Ich habe nichts zu verbergen, deswegen lasse ich dann den Bundesgrenzschutz von mir zu Abend essen. Ich weiß nicht, wo dann die Grenze gesetzt werden würde. Gefährlicher Argumentationsstrang. Aber was denkt ihr? Seht ihr die Überwachung von WhatsApp und anderen Messengern einen Schritt in eine negative Richtung, dass das Ganze eher unsere Freiheit beschränkt? Oder ist es euch vielleicht egal, dass der Staat auch eure Messenger-Dienstleister stärker überwacht? Schreibt es unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Danke und ciao. Ciao.